Diesen zündenden, einleuchtenden Parolen gegenüber haben die Stimmen einiger Warner wenig Chance. Ein solcher ist zum Beispiel Karl Popper, der Anwalt der kleinen Schritte, die eben weil klein für den Höhenflug weltbeglückender Ideen viel zu schäbig sind. Denn man stelle sich ein Gemeinwesen vor, dessen Repräsentanten nicht das irdische Jerusalem gründen wollen, sondern sich mit Karl Popper fragen, wie können wir unsere politischen Einrichtungen so aufbauen, dass auch unfähige und unredliche Machthaber keinen großen Schaden anrichten können? Viel zu menschlich, nicht wahr? Aber um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, das Große liegt im Kleinen verborgen. Wie wenig Anspruch auf Originalität diese Einsicht erheben kann und wie schon frühere Epochen den Wert des Kleinen sahen, beweist eine charmante orientalische Geschichte. Der Bagdader Mystiker Abu Bakr Schibli, er war nicht Schweizer, obwohl der Name Schibli ist, starb 945. Nach seinem Tod sah ihn einer seiner Freunde im Traum und fragte, wie hat Gott dich behandelt? Er sagte, er hat mich vor sich gestellt und gefragt, Abu Bakr, weißt du, weshalb ich dir vergeben habe? Ich sagte, wegen meiner guten Werke. Er sagte, nein. Ich sagte, weil ich in meiner Anbetung aufrichtig war. Er sagte, nein. Ich sagte, wegen meiner Pilgerfahrt und meines Fastens und meiner Pflichtgebete. Er sagte, nein, nicht deswegen habe ich dir vergeben. Ich sagte, wegen meiner Reisen, um Wissen zu erwerben und weil ich zu den Frommen ausgewandert bin. Er sagte, nein. Ich sagte, o Herr, dies sind die Werke, die zur Rettung führen. Die habe ich über alles gestellt und bei denen habe ich gedacht, dass du mir ihretwegen vergeben würdest. Er sprach, doch nicht um all dieser Dinge willen habe ich dir verziehen. Ich sagte, o Herr, weshalb denn? Er sprach, erinnerst du dich, wie du durch die Gassen von Bagdad gingest und ein Kätzchen fandest, das vor Kälte ganz schwach geworden war und von Mauer zu Mauer lief, um Schutz vor der schneidenden Kälte und vor dem Schnee zu suchen. Und du hast es aus Mitleid aufgehoben und in einen Pelz gesteckt, den du trugst, und hast es so vor der Qual der Kälte geschützt. Ich sagte, ja, ich erinnere mich. Er sprach, weil du mit dieser Katze Erbarmen hattest, darum habe ich mich deiner erbarmt. Danke.